Oh, what a feeling um diese Uhrzeit. 6:06, 104.6 RTL, die Morgencrew heute mit Offi, weil Arno ist krank. Wenn er uns jetzt zuhört, dann wünschen wir gute Besserung, soll sich mal auskurieren und so weiter. Er hat einen riesen Schnupfen, ne? Ja. Oder? Möchtet ihr vielleicht irgendwelche... Einen riesen Schnupfen. Ja. Wollt ihr auch irgendwelche ungehörten Grußworte an Arno richten vielleicht heute Morgen? Schlaf weiter, Alter. Genau. Okay. Gloria Estefan, Maple und Schrobinski, ein Weihnachtsbaum und eine Motorsäge. Das alles erwartet sie heute bei Arno und der Morgencrew. Was machen wir mit dieser Motorsäge? Weißt du es ja? Der Motorsäge? Die Muttersäge. Mit der Muttersäge. Ja. Dem Vater ein bisschen Stress machen. Sägen wir mal ab, ne? Auf wie kommt drauf an. Also mit Gloria Estefan sprechen wir um kurz nach 7, ins Zimmer 12:45 schalten wir um kurz nach 8 und die Motorsäge wird gleich schon angeworfen, denn der erste Weihnachtsbaum fällt noch in dieser Stunde. Und sobald es Crash macht und hier das Lametta durch die Gegend semmelt, heißt es für Sie ran ans Telefon, 8:84, 84, 84 wählen. Es rufen schon zwei an. Erst wenn der Baum fällt. Dann der 14. sein, das ist wichtig, ja, und ein Überraschungspaket gewinnen und sich dann automatisch qualifizieren für den Hauptpreis. Die erste 104.6 RTL Einkaufsrallye. Am Donnerstag wird einer unserer Zwischengewinner 104.6 Minuten Zeit haben, auf unsere Kosten in Geschäften rund um den Kuhdamm Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Weiß jetzt endlich jemand, wie viele diese 0,6 Sekunden sind? Das sind fast 2 Stunden. 6. Nein, ich meinte 104.6. Das hinter dem Punkt. So schnell kann ich nicht rechnen, nicht um die Zeit irgendwie, ja? Um die 30. Ja. Bis 9 Uhr habe ich dir das ausgerechnet. 35. Ja, so lange mal das Wetter. Ja. Die offizielle RTL Berlin-Temperatur 3 Grad. Ein grauer Tag wird das heute. Es ist den ganzen Tag über bedeckt. Ab und an ist auch leichter Regen möglich. Dafür ist es aber relativ mild heute. Die Höchsttemperatur liegt bei 8 Grad. 7:06, 104.6 RTL, der Verkehrsreport mit Rüdiger Kreglau. Rüdig, gibt's heute irgendwas Besonderes? Heute mal auf Russisch, Njet. Normaler für diese Uhrzeit, üblicher Verkehr auf Berlin Straßen, da. Ja. Welche Frage beschäftigt 104.6 RTL-Hörer derzeit am meisten? Ich würde sagen, diese hier. Fällt der nun noch, der Baum? Der fällt. Ich glaub nicht, dass der fällt. Doch, doch, der fällt. Ach was, der fällt nicht. Doch. Wir warten doch schon ewig. Der fällt. Oder nicht. Jetzt fällt er um, der Baum bei RTL. Säg doch mal an. Oh! Ah! UPS mit der UPS-Zuverlässigkeit arbeitet. Schnell und kostengünstig. UPS, als ob sie es selbst hinbringen. Komm zu uns, komm raus aufs Land. Hier wird Bärenzinn gebrannt. Weizen pur und Früchte nur. Das ist Bärenzinn-Kultur. Man trinkt stolz auf das Erlernte, auf das Korn und auf die Ernte. Komm, stoß mit Bärenzinn aufs Leben an. Auf das Lachen und das Tanzen. Knackiger Spaß im Glas. Von Bärenzinn, ja Bärenzinn. 10:06, 104.6 RTL. Die Morgencrew heute mit mir. Ich bin Offi und ich habe ein bisschen Lametta im Haar, weil dieser dämliche Weihnachtsbaum wieder umgefallen ist. Den könnte man eigentlich mal ein bisschen besser festmachen oder so. Ne? Aber es ist gut für unsere Hörer, denn es gibt jede Menge zu gewinnen. Und mal gucken, wer bei uns angerufen hat hier. 104.6 RTL, hier ist Offi, guten Morgen. Hallo? Hallo, hallo. Hallo. Keiner. Hallo. Schweigen. Nehmen wir den nächsten. 104.6 RTL? Guten Morgen. Ja, da ist jemand dran. Wer ist denn dran? Ist der Micha dran. Guten Morgen, Micha. Warum rufst du bei uns an? Weil der Baum gefallen ist. Ah, bist du dir ganz sicher? Ja. Ja. Kennst du so ein Geräusch? Fällt bei euch zu Hause auch öfter mal der Weihnachtsbaum um vielleicht? Eigentlich weniger. Nee, steht der schön fest. Habt ihr denn schon einen? Noch nicht. Und aber ihr besorgt euch einen, logisch. Ja. Ja, wie schmückt ihr den in diesem Jahr? Normal, wie immer, bunt. Ja. Bunt? Bunt. Mit gelben, roten, grünen, genau, blauen so Kugeln. Blau. Und sowas. Micha, in jedem Fall könnten unter Umständen jede Menge Geschenke drunter liegen, denn du bist der 14. Anrufer heute Morgen bei uns. So, danke. Ja, das war's für dich schon. Und Geschäft erledigt und so, alles klar. Micha, ich erkläre dir noch kurz, was das bedeutet. Du bekommst jetzt zunächst mal ein Überraschungspaket von uns. Da sind jede Menge tolle Sachen drin. CD von Arno und der Morgencrew, ein RTL-Pin, ein T-Shirt und. Alles tolle Geschichten. Und du hast dich qualifiziert, bist am Donnerstag bei uns in der Lostrommel. Und wenn wir dich da rausziehen sollten, dann geht's ab in eine Mercedes-Limousine, und zwar von der Mercedes-Benz-Niederlassung Berlin. Und dann darfst du rund um den Kudamm einkaufen gehen. Und zwar 104,6 Minuten lang darfst du immer Einkaufsgutscheine im Wert von 1.000 Mark verschabeln. Das klingt doch nicht schlecht, hä? Das hört sich gut an, ja. Hört sich gut an. Kann man gut gebrauchen vor Weihnachten. Ja. Micha, dann hör also bitte gut zu. Ja. Am Donnerstag früh zwischen 7 und 8. Und vielleicht hast du Glück und bist dabei. Hoffentlich. Alles klar? Alles klar. Jetzt bleib am Telefon. Ja. Okay. Tschüss, Micha. Tschüss. Guten Morgen, wünsch Berlins Morgen. Good morning, morning to you. 12 Minuten nach der 6 und die nächste Chance gibt es zwischen 9 und 10 nachher bei der Yvonne. Da wird der Baum wieder fallen, ganz sicher. There's no time for us. There's no place for us. What is this thing that builds our dreams yet slips away? 17 Minuten nach 6. I've been watching you. A la la la la long. A la la la la long, long, long, long, long. Come on. A la la la la long. A la la la la long, long, long, long, long. Hey. Standing across the room, I saw you smile. I said I wanna talk to you for a little while. But before I make my move, my emotions start running wild. RTL 21, 104.6 RTL, gleich mit Supertramp und Take the Long Way Home. Vorher Berlin, Deutschland und Weltnachrichten direkt aus der RTL. Ich glaube, ich kann es nicht länger halten. Oh, verdammt. Es ist passiert, es war nicht aufzuhalten. Schau. Oh, die Monk Room. 6 Uhr und gleich 31, eine Minute nach 6:30 mit Mr. Bobby Brown und I Got Enough. Take off your clothes and all of mine too. Later. Brown und Good Enough. Und wenn du nicht gut genug bist, dann übst du noch ein bisschen. Ja, 6.34 Uhr, 104.6 RTL. Die Morgencrew heute mit Offi. Vor etwas mehr als zwei Jahren hatte die Popsängerin Gloria Estefan einen schrecklichen Autounfall, der sie für fast ein Jahr in den Rollstuhl fesselte. Wie dieser Unfall ihr Leben verändert hat, das verrät sie Ihnen in einer halben Stunde. Jetzt zunächst das RTL-Radar und Satellitenwetter von Yvonne. Die offizielle RTL-Berlin-Temperatur 3 Grad, grauer Himmel über Berlin, fast den ganzen Tag über bewölkt, nur ganz selten kommt mal die Sonne raus. Ab und an gibt's leichten Regen, die Höchsttemperatur liegt bei 10 Grad. Kommende Nacht wolkig, meist trocken und 5 Grad. 6.35 Uhr gleich, 104.6 RTL, der Verkehrsreport mit Rüdiger Kreglau. Rüdi, gibt's heute irgendwas Außergewöhnliches? Nun, man muss ja immer sehr vorsichtig sein. Die Polizei sagt nein, normaler für diese Uhrzeit, üblicher Verkehr auf Berlin Straßen. Allerdings gibt's immer wieder Hörer, die sagen, ich stehe im Stau. Ja, aber das sind dann wohl die normalen, sagt die Polizei. Hörer oder Staus? 6.35 Uhr, Silvester auf Ibiza, zusammen mit der Morgencrew. Na, wie wär's? Hättet ihr Lust da drüben? Ja. Ihr seid ja Morgencrew, das wäre ja kein Problem. Ne? Wir fliegen am 31. Dezember um 13 Uhr mit einem extra gecharterten Lufthansa-Jet nach Ibiza. Schreiben wir draußen RTL dran, weil der gehört dann ganz alleine uns. Ne? Dort gibt es dann einen großen Empfang. Abends feiern wir gemeinsam in einer angesagten Diskothek Silvester, und zwar so richtig, dass es kracht. Am nächsten Morgen gibt es dann nochmal ein Sektfrühstück für alle, die noch können. Und danach ist Stadtbummel angesagt oder Stadttorkel angesagt, je nachdem, wie ausgiebig das Sektfrühstück ausfällt. Abends fliegen wir dann gemeinsam wieder zurück, also am 1. Zweifelsohne ein exklusives Silvesterfest, so gegeben, schon allein deshalb, weil der Flieger, auf dem draußen RTL dran steht, nur 100 Plätze hat. Also 100 Plätze haben wir für Sie. Das Ganze hat natürlich auch seinen Preis, logisch, umsonst gibt es das nicht. 888 Mark. Also, wer Lust hat, dieses Jahr an Silvester etwas wirklich Verrücktes zu machen, mit uns nach Ibiza zu fliegen und dafür dann natürlich bereit ist, ein bisschen Geld auszugeben, eben genauer gesagt diese 888 Mark, der ruft jetzt bei uns an, das hätten wir uns gern gewusst, 100 reservierte Plätze, 884 84 84. Immer dieses Telefon in der Sendung. Hier ist Offi, hallo. Hallo Offi, hier Peter Panik. Gehören Sie eigentlich zu den Menschen, die Angst vor dem Zahnarzt haben? Ich kann mir zwar Schöneres vorstellen als einen Besuch beim Zahnarzt, aber es gibt auch wesentlich Schlimmeres, zum Beispiel einen Besuch bei Ihnen. Sehr witzig, Offi. Zwar ein bisschen frech, aber ich verzeih den heute, Offi. Sie wissen, ich habe Humor und eine kleine Bitte. Gehen Sie heute Nachmittag für mich zum Zahnarzt. Moment mal, das verstehe ich wieder nicht. Wieso soll ich für Sie zum Zahnarzt gehen? Naja, weil ich nicht will. Ich mag nicht. Und Ihnen macht's doch nichts aus. Peter Panik, ich kann doch nicht heute einfach... Nacht hatte ich plötzlich diese grässlichen Zahnschmerzen. Naja, da winselt man halt vor sich hin. Und was macht meine Frau? Sorgen macht sich meine Frau. Und was macht sie noch? Einen Termin macht meine Frau beim Zahnarzt für heute Nachmittag. Ja, und wieso gehen Sie nicht hin? Na, weil ich diese Abneigung habe. Verstehen Sie, ich bin nicht feig. Nein, feig bin ich nicht, aber dann will er wieder reingucken oder rumbohren. Offi, gehen Sie für mich hin, Oh, jetzt soll ich mir auch noch für Sie die Zähne ziehen lassen. Ach, Offi, Sie haben doch genug Zähne. Da kann man für einen Freund schon mal einen hergeben. Ist ja auch fair. Ich leihe Ihnen mein Ohr und Sie geben mir einen Zahn. Also, schön pünktlich um 15.30 Uhr hingehen, sonst ruft der Kerl noch von meiner Frau an und sagt, ich werde ein Feigling. Und das bin ich bestimmt nicht. Sonst würde ich ja nicht Sie hinschicken. Zu Vorzugspreisen, sensationell. TV und Computer Center Groß. TV, HiFi, Video und Computer. Bei TV und Computer Center Groß, Hindenburg am 90 und in Potsdam am Findling. TV und Computer Center Groß. Echt famos. Das 60-Sekunden-Horoskop. 6.39 Uhr. Widder, heute Morgen scheint alles chaotisch. Verschaffen Sie sich den Durchblick. Stier, Kopf hoch, auch wenn etwas zu Bruch geht. Schaden bringt Glück. Zwillinge, achten Sie auf alle Ratschläge, nur so behalten Sie den Anschluss. Krebs, viele Fragen kommen auf Sie zu, nehmen Sie sie ernst. Löwe, Sie können eine Sache erfolgreich beenden, vergeuden Sie keine Zeit. Jungfrau, heute warten wunderbare Voraussetzungen, jetzt heißt es zupacken. Waage, aktuelle Ereignisse beschäftigen Sie, gehen Sie mit der Zeit. Skorpion, jemand will Sie aufs Glatteis führen, seien Sie hellwach. Schütze, es geht wieder aufwärts. Bringen Sie Klarheit in eine verworrene Angelegenheit. Steinbock, Sie haben eine Durststrecke. Betrachten Sie es als Härtetest und halten Sie durch. Wassermann, auch Ihre Energiequelle geht einmal zur Neige. Übernehmen Sie sich nicht. Fische, mit Haarspalterei machen Sie sich unbeliebt. Halten Sie sich zurück. Und das 13. Sternzeichen heute, Scherzkeks. Über Sie kann keiner lachen. Vielleicht sollten Sie es mal als Rumkugel versuchen. Ansonsten verkrümeln Sie sich einfach. Ja. Find dich raus aus dem Bett mit Berlins Morgencrew. Gleich 6.41 Uhr, hier ist die Morgencrew. Silvester auf Ibiza, zusammen mit der Morgencrew. Mit 888 Mark sind Sie dabei. Wenn Sie Lust haben, dieses Jahr an Silvester etwas echt Ausgeflipptes zu machen, dann fliegen Sie mit uns und dem RTL Silvesterjet in die Sonne. Für 888 Mark. Wer Interesse hat, jetzt anrufen. Unsere Telefonnummer 884 84 84. Das ist Gary Moore. What is it there? I really wish I knew. I tried so hard to do my best, but it's not good enough for you. Over and over again, we will make the same mistake. Over and over again, there's a feeling I just can't shake. Is it time to go? Our separate ways. Is it time to go? Our 104.6 RTL, hier ist die Morgencrew. Heute mit Offi, Geburtstagsgruß haben wir Papa, Mama, Mirko und Oma und Opa und Heinz. Sie gratulieren alle und zwar dem Tino zum 8. Geburtstag. Uhr 58, 2 Minuten vor 7, 104.6 RTL, die Morgencrew, heute mit Offi, live aus dem Kudamm Carré, die größten Hits der 70er, 80er und 90er am Morgen. Es ist die Fine Young Cannibals und Johnny. Everything's cold. Can't find a room. Wine is 7:02, 104.6 RTL. Hier ist die Morgencrew, heute mit Offi. Arno liegt krank im Bett. Nochmal gute Besserung, wenn du uns jetzt hörst. Werd schnell wieder gesund, damit du wieder fit wirst. Die größten Hits der 70er, 80er und 90er. Abgeschlossen aus dem Kudamm-Carré für Berlin und Brandenburg. Und natürlich einer nach dem anderen, logischerweise. Vergessen Sie bitte niemals, wenn Sie irgendwann irgendwo jemand fragt, welchen Musiksender hören Sie am meisten, antworten Sie 104.6 RTL. In dieser Stunde verrät uns die Popsängerin Gloria Estefan, was für sie und ihren Mann Emilio Estevez ein romantischer Abend ist. Wir dürfen gespannt sein. Sechs Minuten nach 7:07, jede Menge Leute versammelt bei 104.6 RTL. Mhm. Robert Palmer, Johnny and Mary, Yvonne, Rüdiger, Kenny, Otello, Daniela, Offi. Also irgendjemand vergessen so? Ja. Offi. Mich. Offi. Ja. Offi. Ja. Offi. Ja, nicht aufhören. Silvester in der Sonne zusammen mit der Morgencrew und Offi ist dann auch dabei. Das wäre doch mal was ganz anderes, oder nicht? Wir fliegen am 31. Dezember mit dem RTL-Silvester-Chat nach Ibiza, geben dort einen Empfang, gehen dann zusammen toll essen und feiern anschließend in einer Diskothek ins neue Jahr rein. Am nächsten Tag gibt es ein Sektfrühstück und danach haben Sie noch Zeit für einen ausgedehnten Stadtbummel. Am Neujahrsabend geht es dann wieder zurück nach Berlin. An Bord gibt es dann wahrscheinlich nur noch Kaffee und Wasser und Saft. Fische und sowas. Kopfschmerztabletten. Genau, was noch gut gegen Kater ist. Mit 888 Mark sind Sie dabei. Unser Silvesterjet hat allerdings nur 100 Plätze. Wer also mitfliegen will, muss sich beeilen. Also wenn Sie Lust haben, mit uns nach Ibiza zu fliegen und Silvester dort zu feiern, dann rufen Sie uns an. 8:84, 84, 84. Das Wetter. Die offizielle RTL Berlin-Temperatur 3 Grad. Ein grauer Tag wird das heute. Es ist den ganzen Tag über bedeckt. Ab und an ist auch leichter Regen möglich. Dafür ist es aber relativ mild. Die Höchsttemperatur liegt bei 8 Grad. 7:07, 104.6 RTL. Der Verkehrsreport mit Rüdiger Kreglau. Rüdi, was gibt's heute außer den üblichen Staus? Ja, da gibt's nicht viel. Normaler für diese Uhrzeit üblicher Verkehr auf Berlin-Straßen. Das war's schon. Ja, wird immer kürzer. Wirklich nicht allzu viel. 7:08. Es gibt etwas Neues von Gloria Estefan. Ein Best-of-Album mit 4 Bonus-Tracks. Vor gut 2 Jahren hatte sie einen schweren Autounfall. Danach war sie fast ein Jahr lang an einen Rollstuhl gefesselt. Ihr erster Song, nachdem sie wieder arbeiten konnte, hieß dann auch Coming Out of the Dark, also aus dem Dunkel aufsteigen. Wie hat dieser tragische Unfall damals ihr Leben verändert? Das hat mein Leben für fast ein ganzes Jahr gestoppt. Das führte dazu, dass ich mich total in mich selbst zurückgezogen habe, weil mein Körper funktionierte nicht mehr. Und es kostete eine Menge Arbeit, wieder gehen zu lernen. Ich musste meine ganze mentale Kraft einsetzen. Es war ein ständiges sich selbst überreden und an sich selbst arbeiten. Aber das war es wert. Was sich für mich geändert hat, ist, dass ich jeden Moment meines Lebens genieße und keine Sekunde verschwende. Unter den 4 Bonustracks auf Gloria Estefans Best-of-Album ist auch ein Weihnachtssong, Titel Christmas Through Your Eyes, also Weihnachten durch deine Augen gesehen. Gewidmet hat sie diesen Titel übrigens ihrem Sohn. Was ist Ihre erste Erinnerung an Weihnachten? Meine allererste Erinnerung ist aus der Zeit, zu der wir gerade nach Miami gezogen waren. Meine Mutter und ich lebten in einem kleinen Apartment. Mein Vater war als politischer Häftling noch in Kuba. An einem Abend verkleidete sich Mutter als Santa Claus, um sich mit den Erwachsenen, die bei uns zu Besuch waren, einen Scherz zu machen. Ich schlief schon, aber ich wachte auf und da sah ich Santa Claus. Ich flippte total aus, ich hatte Angst. Meine Mutter fragte, was los war, und ich sagte, Mama, ich sah Santa Claus. Und Ma sagte, das hast du dir nur eingebildet. Sie hat mir erst in diesem Jahr gestanden, dass sie das damals war. Ich dachte die ganze Zeit, ich wäre verrückt, weil das, was ich damals sah, so echt war. Ja, das ist meine erste Erinnerung. Damals war ich 4 oder so. 9 Minuten nach 7. Die Morgencrew im Gespräch mit Gloria Estefan. Ihr Background-Sänger und Co-Autor John Cicada hat jetzt mit Just Another Day jetzt eine sehr erfolgreiche Solo-Karriere gestartet. Hat sie eigentlich mit diesem tollen Erfolg von John gerechnet? I had no doubt. I told him ich hatte keinen Zweifel daran. Ich sagte ihm das, nachdem ich seinen Song zum ersten Mal im Radio gehört hatte. Ich sagte, du wirst ein großer Star werden, denn er hat das Talent, er ist ein toller Songwriter, ein unglaublicher Sänger, ein lieber Mensch, er ist sexy, sieht gut aus, er hat etwas, was der Popmusik seit langem fehlte. Ich habe ihn schon vor Jahren als Solo-Act in meiner Show singen lassen, damit die Leute sehen können, dass er ein echter Künstler ist. Ich bin stolz und glücklich, dass ich ihm eine Hilfe sein konnte. To have been some help to him. Seit etwa einem Jahr ist Gloria Estefan mit dem berühmten Schauspieler Emilio Estevez verheiratet. Was ist für sie eigentlich ein romantischer Abend? Seit wir einen Sohn haben, verbringen wir natürlich die meiste Zeit mit ihm. Aber wenn er mal bei Freunden ist, gehen Emilio und ich gerne spazieren. Wir halten auch immer und überall Händchen. Wir sind immer noch sehr verliebt. Wir lieben es einfach, spazieren zu gehen und die Atmosphäre des Strandes zu spüren, am Wasser zu sein. Sogar Joggen finden wir romantisch. Wir stehen immer sehr bald auf und joggen von unserem Haus zum Strand. Das alles finde ich sehr romantisch. Einfach nur mit ihm zusammen zu sein. Nur er und ich und sonst niemand. Time with him and where it's just him and me and no one else. Just something you do together. That's enough. Dankeschön, Gloria Estefan. Wirklich eine tolle Frau. Einen der vier Bonustracks ihres Best-of-Albums hören wir gleich, und zwar das Weihnachtslied Christmas Through Your Eyes. Es ist jetzt 11 Minuten nach 7. Die Frankfurter Allee. Anbauwände für Ihr Wohnzimmer. Jetzt bei Anderle im Tegelcenter. Erlebnis, Shopping, Anderle. Anderle verschönert platzsparend Ihr Wohnzimmer mit Anbauwänden in Riesenauswahl und in jedem Maß von Wand zu Wand, vom Fußboden bis zur Decke. Sie wählen zwischen verschiedenen Holzarten und Farben Ihr Lieblingsstück aus. Komplett und super günstig. Erlebnis, Shopping, Anderle. 13 Minuten nach 7, 7:13 Uhr. Hier ist die Morgencrew mit Offi heute, weil Arno krank ist. Das hier ist Gloria Estefan, einer ihrer vier Bonustracks des neuen Best-of-Albums. Christmas Through Your Eyes, geschrieben das Ganze für ihren Sohn. Till I had you, I didn't know that I was missing out. Had to grow up and see the world through different shades of doubt. Give me one more chance to dream. Chance to feel again through your young heart. If only for one day, let me try. I wanna see Christmas through your eyes. I want everything to be back to being a child again, thinking the world was mine. I wanna see Christmas, Christmas through your eyes. I see the rain, you see the rainbow. See Christmas, Gloria Estefan, 18 Minuten nach 7. Wach auf am Morgen, mit Berlins Morgencrew, komm in die Gänge, hör zu. Wach auf am Morgen, mit der Morgencrew, auf RTL. Winding your way down the Baker Street, light in your head and dead on your feet, well another crazy day. Drink the night away and forget about everything. This city dares and makes you feel so cold. It's got so many people, but it's got no soul. And it's taken you so long to find out you were wrong when you thought it held everything. Used to think that it was so easy. Used to say that it was so easy. You're trying now. Another year and then you'll be happy. Just one more year and then you'll be happy. You're crying now. 7.22 Uhr, 104.6 RTL Zeit für Berlin, Deutschland und Weltnachrichten. Direkt aus der RTL Nachrichtenzentrale mit Axel Terporten. Die Vereinten. RTL, 7.31 Uhr, eine Minute nach halb acht. Hier ist die Morgencrew. Und vergessen Sie nicht den Hit-Bonus. Achten Sie drauf. 10.000 Mark für den 104. Anrufer, wenn genau diese drei Songs in dieser Reihenfolge laufen. Tell Me Why, Genesis, If You Don't Know Me By Now, Simply Red. Und anschließend Message in a Bottle von Police. Aufpassen und dann anrufen. Hallo Leute, seid ihr alle da? Wir sind hier in Berlin und ganz Berlin ist wunderbar. Und was ganz extrem toll ist, ich spiele hier die größten Hits. Ich kam hier voll deprimiert an, doch jetzt bin ich Optimist. Ich hab das Radio an und das schon tagelang bei 104.6 höre ich den allerbesten Klang. Ja, das sehe ich ganz genauso. Ich höre nur noch RTL. Ist die Nacht mir zu dunkel und der Tag mir viel zu hell. Ich höre die 70er, die 80er, die 90er auch. Bei RTL höre ich die Hits, die gehen mir in den Ja, Bauch. Und die DJs am Mikro haben Spaß und Gefühl und sie reden keinen Quatsch, den kein Mensch mal hören will. Am liebsten höre ich bei 104.6 die Morgencrew, denn da werde ich richtig wach und da drückt mich Niederschuh. In Berlin gibt's das gibt's natürlich in der Republik. Es ist ein Radiosender, ein Sender für Musik. Musik, ja, die sind witzig, die sind spritzig und auch in der Birne hell. 104.6 Radio mit Musik von RTL. Ja, es ist der da. Es ist der da. Genau der da. Es ist der da. Und der, hey, heißt 104.6 RTL. 104.6 RTL. Ja, und die fantastischen waren im Platz. Ja, und es ist 7.32 Uhr. Die 104.6 bei Arno und der Morgencrew. Ja. Heute mit Offi, 7.33 Uhr, 3 Minuten nach 7:30. Also ich weiß nicht, wer diesen Baum gekauft hat, aber er ist wirklich verdammt wackelig. Er wackelt hier schon wieder die ganze Zeit, aber wird in dieser Stunde, glaube ich, nicht mehr umfallen. Ich habe ihn festgebunden, weil ich habe einfach keine Lust, ihn jetzt wieder aufzusammeln und aufzuheben und so weiter. Aber ich weiß, wann er das nächste Mal fällt, nämlich zwischen 9 und 10 bei Yvonne. Weil die so ungeschickt ist, hängt die Kugel immer auf die falsche Seite und so weiter. Also zwischen 9 und 10 wird das Ding wieder umfallen. Aufpassen, wenn er fällt, Sie wissen Bescheid, anrufen. 8 84 84 84 ist Tina Turner. Move out into the fast lane. You say you need a excitement to make you come alive. Someplace a million miles from the shadows that surround you. I look for your attention. You're lost out in the future. Lovers ask no questions, and shadows never fall. Time to stop your crying. 104.6 RTL, die Morgencrew mit Tina Turner und Paradise ist hier. 7.39 Uhr, 21 Minuten vor 8. Jetzt weiß ich eigentlich nicht mehr genau, was ich sagen wollte. Nein, doch, ich weiß es wieder, mir ist wieder eingefallen. Wie wäre es mit einer ausgefallenen Silvesterfeier? Hättet ihr da Lust zu vielleicht? Ja, das Ganze auf Ibiza vielleicht. Aha, ja, klingt zusammen gut. Also vielleicht finde ich doof. Wenn schon, denn schon. Wenn schon, denn schon. Ja. Also sicher. Gut, dann fliegen wir. Ja? In unserem eigenen Jet. Ja. Ja, wir haben den Ü-Wagen umgebaut, zwei Flügel dran gebastelt und so weiter. Und dann fliege ich doch nicht mit, ich habe es mir gerade überlegt. Nein, und der Ari ist Pilot, ja? Nee, danke. Ja, Quacks für die Zeit zumindest. Nein, also das Ganze ist ernst gemeint, ja genau. Wir können also, oder alle, die Lust haben, können am 31. logischerweise um 13 Uhr mit uns zusammen, mit der Morgencrew zusammen in einen Flieger steigen, nach Ibiza fliegen, dort einen tollen Empfang genießen, ein tolles Abendessen. Anschließend feiern wir in einer klasse Diskothek. Am nächsten Tag, dann halt Neujahr, gibt es noch ein Sektfrühstück für alle, die den auch können. Anschließend ein Stadtbummel und dann abends wieder zurück nach Berlin. Und wer Interesse hat, der ruft jetzt bei uns an. Unter 8848-84-84. Das Ganze ist sehr exklusiv, sage ich noch dazu. Es kostet also was, nämlich 888 Mark. Und die Plätze sind begrenzt. 100 Plätze haben wir im Flieger und wenn die ausgebucht sind, dann ist Schluss. Und tschüss. Ja. Und tschüss. Und tschüss. Was gibt's denn da zu lachen in der ganzen Geschichte? Das ist ernst gemeint. Wir fliegen nach Ibiza. Ja. Rüdiger darf nicht mit, weil er das nicht glaubt. Er lacht immer. Edge. Das Wetter. Die offizielle RTL Berlin-Temperatur 3 Grad. Grauer Tag ist es heute, den ganzen Tag über bedeckt. Ab und an ist auch leichter Regen möglich. Dafür ist es aber relativ mild. Die Höchsttemperatur liegt heute bei immerhin 10 Grad. Ganz genau 7.40 Uhr, 104.6 RTL, der Verkehrsreport mit Rüdiger Kreglau. Rüdiger, gibt es heute irgendwas Besonderes vielleicht? Ja, eine kleine Warnung hätte ich da im Angebot. Aha. Und zwar auf der Stadtautobahnfahrt Richtung Nordhöhe Rudolf-Wiesel-Brücke stehen in der Zeit von 9 bis 13 Uhr nur zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Der Grund Bauarbeiten, das war's. Siehst du, wir glauben dir das ja auch, was du so sagst. Wir kommen nicht drum rum. Gut, 7.41 Uhr haben wir mittlerweile, 104.6 RTL. Heute ist Welt-AIDS-Tag. Wir sagen einen Kommentar dazu, Kondome schützen. Genau. Er heißt Louis und ist schon auf dem Papier 1 Million Mark wert. Stephanie von Monaco hat das erste Foto ihres Babys für 1 Million Mark an eine Pariser Fotoagentur verkauft. Ein Bekannter von Steph sagte dazu, ihr Freund Daniel Ducrier hat sie bedrängt, die Fotos zu verkaufen. Er ist geldgeil. Oh, war ja schön. Klingt ja sehr charmant so. Der Berliner Senat wird bereits im ersten Halbjahr 93 verkleinert. Das entschied der CDU-Landesparteitag gestern gegen den Willen von Eberhard Diepgen übrigens. Tja, und die jetzt 15 Senatsverwaltungen sollen dann auf 10 Ressorts verringert werden. Diepgen wollte die Verkleinerung erst mit Beginn der nächsten Legislaturperiode im Jahr 1995 einführen. Die SPD ist ebenfalls gegen die sofortige Verringerung der Ressorts. Bausenator Wolfgang Nagel meint dazu, der Senat bewältigt zurzeit große Probleme. Es ist der falsche Zeitpunkt, das Team zu wechseln. Ja, wir wechseln das Team auch nicht. Never change a winning team oder genau. So. Genau. Richtig. Wir machen nämlich gleich weiter mit den größten Hits der 70er, 80er, 90er. Und zwar Bob Marley. Iron, Lion, Zion. Iron, Lion, Zion. Ja. Lange dran rumgereimt, aber dann hat's gepasst. Oder zahlen Sie lieber mehr? Machen Sie auf mit Berlins Morgencrew auf RTL. 7:44, 16 Minuten vor 8. Bob Marley ist es mit Iron Lion Siren. Hier ist die Morgencrew heute mit Offi. Inside. Um 13 Minuten vor 8, 7 Uhr und 47. Das ist der Boss, Mr. Bruce Springsteen und I'm on Fire. Uhr 50, 10 vor 8, 104.6 RTL mit Berlin, Deutschland und Weltnachrichten direkt aus der RTL Nachrichtenzentrale. Give me soul inspiration und gib mir die größten Hits der 70er, 80er und 90er. Kein Problem, es ist 2 Minuten nach 8. Hier ist die Morgencrew auf 104.6 RTL. Heute mit Offi, Arno liegt krank im Bett. Gute Besserung von hier aus, Alter. In dieser Stunde will ich endlich wissen, warum unser Weihnachtsbaum hier im Studio mit so hässlichen Kugeln geschmückt wurde. Dass der umfällt, ist ja schon ein Skandal, aber es sind auch hässliche Sachen, die da dran hängen. Ich schwöre Ihnen, der Sex steckt unsere Verwaltung dahinter. Wir werden da dranbleiben. In dieser Stunde erfahren Sie mehr und vergessen Sie niemals, wenn Sie irgendwann irgendjemand fragen sollte, welchen Berliner Musiksender Sie am meisten... Ist ja schon gut, nicht aufregen. Sie kommt zurück. It's alright, baby, it's coming back to you. Rhythmics auf 104.6 RTL. Hier ist die Morgencrew und wir wollen mit Ihnen die witzigste Silvesterparty Berlins feiern. Und zwar unter der Sonne von Ibiza. Am 31. Dezember fliegt der RTL Silvesterjet nach Ibiza. Also es ist nicht irgendwie irgendein Flugzeug oder so. Der gehört uns, zumindest für 2 Tage, haben wir gemietet. Dort gibt's dann einen Cocktailempfang. Nicht nur im Flugzeug, sondern auch auf der Insel. Natürlich ein tolles Abendessen und hinterher eine Riesenfete in einer der angesagtesten Discos von Ibiza. Arno hat zugesagt, dass er live auf der Bühne einen Striptease hinlegen wird. Ah ja. Da muss ich ja doch mit. Ja. Oh wei, das gibt Ärger, was ich jetzt kriege. Am nächsten Morgen frühstücken wir dann gemeinsam. Danach ist dann Zeit für einen Stadtbummel und abends fliegen wir wieder zurück nach Berlin. Dieser exklusive Silvesterspaß hat natürlich auch seinen Preis, also es ist nicht kostenlos. 888 Mark kostet die Reise. Und wenn Sie Lust haben, mal ganz anders Silvester zu feiern und dabei sein wollen, dann beeilen Sie sich. Es gibt nämlich nur 100 Plätze. So viel Geld war dann doch wieder nicht da. Sie kennen ja Maple und Schobinski und sowas. Also wir durften nicht das große Flugzeug nehmen. Wir haben nur das kleine mit 100 Plätzen. Und wer hier mit möchte, ruft jetzt an unter 884-84-84. Yvonne hat das Wetter. Die offizielle RTL Berlin-Temperatur 3 Grad. Ein grauer Tag wird es heute in Berlin. Es ist den ganzen Tag über bedeckt. Ab und an ist auch noch leichter Regen möglich. Dafür ist es aber relativ mild. Die Höchsttemperatur liegt bei 10 Grad. 7 Minuten nach 8, 104.6 RTL, der Verkehrsreport mit Rüdiger Kreglau. Was gibt's heute außer den üblichen Staus, Rüdi? Warnung. Und zwar eine Warnung für die Zeit von 9 bis 13 Uhr. Dort ist nämlich dann die Stadtautobahn. Fahrt Richtung Nordhöhe, Rudolf-Wiesel-Brücke. Auf 2 Fahrstreifen eingeengte Grundbauarbeiten. Was auch sonst. Was sonst? Es kommt ja ab und zu mal vor, dass gebaut wird hier in Berlin. Ich kann nicht hinsehen, dieser Weihnachtsbaum. Also ich meine, wackelt, fällt um. Lametta ist vom, weiß nicht, von 1972 oder so. Aber solche hässlichen Weihnachtskugeln habe ich wirklich noch nicht gesehen. Findet ihr nicht auch, oder? Ja, Potest. Also ekelhaft sogar. Also. Unglaublich. Und deswegen war gestern Abend Schobinski noch so lange im Dienst. Er hat den Weihnachtsbaum nämlich geschmückt. Ach, deshalb. Und ist wahrscheinlich auch noch stolz auf den Schrott, der da dran hängt, auf diese hässlichen Dinger. Ich bin gespannt, was Maple dazu sagt. Und vielleicht gibt eine kleine Live-Schaltung ins Zimmer 1245 Aufschluss. Mhm. Jo. Maple und Schorbinski. Ein Leben für die Verwaltung. Und abheften. Neues aus dem Zimmer 1245. Ich zuerst. Ja, Mami, ich hab ihn besorgt. Aber ich bin Verwaltungsleiter. Erster. Ein Sternchen. So ein Weihnachtskalender ist schon toll. Ups, der ist ja noch vom letzten Jahr. Hab ich's mir doch gedacht. Der Antrag auf Bestückung des Weihnachtsbaumes mit Christbaumdekoration. Jetzt sollen die Bäume, die die da ansägen und umfallen, auch noch geschmückt werden, ja? Die haben wohl keine Ahnung, was das alles kostet, hä? Nee, die Sache hat sich erledigt. Ich hab den Baum, der da heute Morgen angesägt wurde, schon geschmückt. Was? Der einzige Haken ist, dass die Kugeln sehr drunter leiden. Und wer soll das bezahlen? Kein Problem. Ich hab total alte, vergammelte Kugeln genommen. Ehrlich? Ja. Alles total schäbig und abgeranzt. Das Lametta ist mindestens 20 Jahre alt und der Weihnachtsstern. Der Weihnachtsbaum sieht mindestens so schmuddelig und lodderhaft aus wie die Morgencrew selbst. Sehr gut, Herr Schrobinski. Man muss ja extrem vorsichtig beim Kauf von Weihnachtsbaumschmuck sein. Ne? Ich habe ja gestern was total Günstiges eingekauft. Ja, totschick, sage ich Ihnen. Da freut sich meine Frau garantiert drüber. War ein Sonderangebot. Was hat denn Ihr Christbaumschmuck gekostet? Keinen Pfennig hab ich gefunden. War in einer total abgeranzten Billigtüte drin. In einer weißen? Mit 104.6 RTL drauf? Ja. If you change your mind, ABBAs Greatest Hits. 9 große Nummer 1 Popsongs. Ins Modo in der Kantstraße. Die Party steigt um 22 Uhr. Ab heute 9 Jahre im Fernseher. Der Vierteiler Ring der Musketiere. Die Musketiere der 20er Jahre. Wann immer sie gebraucht werden, sind sie auf ihren Motorrädern zur Stelle. Dabei sind unter anderem David Hasselhoff und Thomas Gottschalk. Ab heute 20.15 Uhr auf RTL Television. Ja, und wenn ich genug bekommen kann von Gottschalk, ein paar Minuten später kommt er nochmal zu Gast bei ihm. Heute Abend The Commodores auf RTL Television um 23.15 Uhr. Gottschalk und Hasselhoff zusammen? Ja. Auf einem Motorrad? Das gucke ich mir an. Guten Morgen, wünscht die RTL Morning Crew. RTL. 8 Uhr und gleich 14 Minuten nach 8. Berlin hat heute prominenten Besuch von Helmut Schmidt, von Rita Süßmuth, von Wolfgang Penck, von Dunja Reiter, von Max Schautzer, von Hans Meiser, Hannelore Elsner und Elisabeth Tessier. Herzlich willkommen alle und viel Spaß mit den größten Hits der 70er, 80er und 90er auf RTL. Das hier ist Peter Gabriel, Digging in the Dirt. Digging in the dirt. 8:18 Uhr, 18 Minuten nach 804.6 RTL. Hier ist die Morgencrew, heute mit Orphi, genug im Dreck gebuddelt, schon wieder Gabriel. Das hier ist Netter von Albert Hammond, It Never Rains in Southern California. Got on board a westbound 747. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true, sure and true. Seems it never rains in Southern California. Seems I've often heard that kind of talk before. It never rains in California, but girl, don't they warn ya, it pours, man, it pours. Out of self-respect, I'm out of breath. I'm underloved, I'm underfed. I wanna go home. It never rains in California, but girl, don't they warn ya, it pours, man, it pours. Tell 'em how you found me. Give me a break. Give me a break. Seems it never rains in Southern California. Seems I've often heard that kind of talk before. It never rains in California, but girl, gleich mit Simple Red und The Right Thing. Jetzt Berlin, Deutschland und Weltnachrichten direkt aus der RTL-Nachrichtenzentrale. Der russische Volksdeputiertenkongress im Moskauer Kreml hat seine Debatte begonnen. Axel Terborden weiß mehr. Zum Zweiten. Sag deiner Ma und sag auch deinem Pa, Berlin hat einen Sender für die Hits. Du hörst sie Tag und Nacht, egal was du so magst. Schon früh am Morgen trifft sich wie ein Blitz. Ach, Huchi, Huchi, Kuh, hör die Morgenkuh. Dann schläfst du schon vor Lachen nicht mehr ein. Ein Tag, den man beginnt, mit Radio, wo man spinnt. Das muss ein guter Tag für alle sein. Tintenklecks, hör 104.6, das ist Berlins Sender für Musik. Adida Donnerblitz, dass es sowas gibt, bei RTL hörst du die größten Hits. Die Tüdel fühlt, gut für das Gemüt, ist 104.6 RTL. Ah, ah, da, la, la, la, la, seid ihr alle da, Berlin steh auf, draußen wird es hell. Und gleich 33, 3 Minuten nach 8:30. Hier ist die Morgencrew. Heute mit Offi, Arnold, krank im Bett. Gute Besserung. Werd schnell wieder gesund. Und vergessen Sie nicht, in der nächsten Stunde fällt unser Weihnachtsbaum wieder um. Das muss er einfach, weil er so wackelig da in der Ecke rumsteht. Und wenn er fällt, dann angerufen. 8:84, 84, 84. Der 14. Anrufer qualifiziert sich für die Einkaufsreinigung. Somebody say that. 104.6 RTL. Sade, this is no ordinary love. Das ist keine gewöhnliche Liebe. Ja. Sprach Sade, als sie ihren Schäferhund küsste. Ich wusste, dass sowas kommt. Also ja. Ich wusste es. Hab bloß nicht mit dem Schäferhund gerechnet. Aber. Was denn? Lieber ein Fisch? Also. Sag mal, es geht nicht um Madonna hier, sondern es geht um Sade. Genau. Ah ja, die prominenten Geburtstagskinder von heute. Peter Kingsbury von Cock Robin feiert einen runden Geburtstag, er wird 40. Und Woody Allen hat heute ebenfalls Geburtstag, den 57. Und entgegen allen Gerüchten werden seine beiden neuen Filme nun leider doch nicht in Deutschland anlaufen. Sie wissen schon, das war nicht ohne meine Tochter. Und Liebling, ich habe die Kinder gebucht. Ah. Offi. Darf man das nicht sagen? Nicht im Radio, nein, das ist nicht so schön. Wie ist es mit dem Wetter? Dürfen wir das sagen? Das dürfen wir sagen. Okay. Die offizielle RTL Berlin-Temperatur 5 Grad. Ein grauer Tag wird das heute. Es ist den ganzen Tag über bedeckt. Ab und an ist auch leichter Regen möglich. Dafür ist es aber relativ mild. Die Höchsttemperatur liegt bei immerhin 10 Grad. 8:37 Uhr, 104.6 RTL, der Verkehrsreport mit Rüdiger Kreklau. Rüdi, was gibt's heute außer den üblichen Staus? Außer den üblichen Staus ein Warnhinweis, und zwar für Stadtgebiet Charlottenburg. Stadtautobahn, Fahrt Richtung Nord, dort ist Höhe Rudolf-Wiesel-Brücke. In der Zeit von 9 bis 13 Uhr stehen nur zwei Fahrstreifen zur Verfügung, der Grund Baubauarbeiten. Also schwer ist das doch nicht, Mensch. Baubauarbeiten? Babibabu. Bibi, Babi, Bubu. Vorsicht, in ganz ja. Berlin gibt es heute Baubauarbeiten. 8:38 Uhr. Entschuldigung, Rüdiger. 22 Minuten vor 9. Ja. Yvonne, ich will jetzt keine Beschwerden mehr hören. Was? Hier steht es schwarz auf weiß. Was? Hier, da. Deutsche Frauen werden am Arbeitsplatz weit weniger sexuell belästigt als Frauen aus anderen europäischen Ländern. Ach. 6% aller Frauen in der Bundesrepublik beklagen sich über sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, was natürlich schlimm genug ist, das ja. ist klar. In Dänemark sind es schon 58%, boah. In den USA 42% und die schlimmsten Sexfummler, das sind die Briten. Aha. Jawohl. Dort wurden 74% aller Frauen schon mal von Kollegen angegrapscht. Das gehört sich nicht. Pfui. Das bei den Briten, die doch sonst immer so ein bisschen... Also wer einen sexuellen Notstand hat als Frau, sollte nach Großbritannien gehen, der erledigt sich das Problem von selber, ja? Ja. Das war wieder aus der Reihe. Yvonne gibt Tipps für die Hausfrau. Aha. Ich habe aber was ganz anderes. Der ja. Yeti. Ihr wisst doch, ne? Der Yeti, der kommt. Oder besser gesagt, die Yetis kommen. Mittlerweile soll es nämlich schon mehr als 40 Augenzeugen für die Existenz der Schneemenschen geben. Die Spuren stammen allerdings nicht aus dem Himalaya, sondern aus der Türkei. Der Yeti ist nach Augenzeugenberichten übrigens 2,20 Meter groß, hat einen gebeugten Rücken, Schuhgröße 60. Er grunzt, tritt in Rudeln auf, baut Fallen für Tiere, reißt Schafe und beerdigt seine Toten in Gräbern. Vor Menschen läuft er weg. Es scheint ihn also tatsächlich zu geben, den geheimnisvollen Schneemenschen. Ja, natürlich. Moderiert jeden Tag von 12 bis 15 Uhr bei 104.6. Bei Schuhgröße 60 habe ich ihn erkannt. Rick Delisle. Aber hier haben wir noch was anderes. Ha! Ich bin Yeti! Wer bist du? Huha! Ich bin auch...